ein bisschen wie Bären. Wir haben mehr Angst vor dir als du vor uns. Wirklich, wahrscheinlich. Wir sind aufgeregter. Nimmst du bitte, dein Mikrofon in die Hand? Nimmst dein fucking Mikrofon. Wir müssen das alles noch das Gespräch komplett von vorne anfangen. Wir machen erstmal Sprachübungen. So. Stefan? Ich schlag was vor. Mach dir das ernsthaft immer. Na, na, na, na, na, na, ra, ra, ra. Das ist keine Sprachübung. Brahms. Sind das Katzen, die nur in der Wohnung bleiben können? Oder müssen die auch raus? Nehmen wir schon auf? Nee. Oder müssen die auch raus? Ist es geheime Information oder was, was du deine Katzen sagen kannst? Interessiert das echt? Ja, ich fühle mich schlecht, dass die Katzen nicht raus dürfen. Also wo sollen die denn hier hin? Ich bin ja mitten in der Stadt. Also die gehen auf den Balkon. Aber es gibt ja so Stadtkatzen, die man nicht rauslassen muss, weil die ja auch nicht wollen. Ja, das sind eigentlich so typische Wohnungskatzen. Also ich habe die Rasse auch ausgewählt, weil die angeblich gute Wohnungskatzen sind. Ja, das können ja auch so Woody Allen-Katzen sein, die es vielleicht gar nicht mögen, so nach, in die draußen in die Außenwelt gehen und kommunizieren, die es vielleicht ganz gerne haben. Das Einzige, was ich über Katzen weiß, ist, dass sie sehr rein sind. Und das leckt die andere gerade dem anderen das Arschloch aus. Entschuldigung, das macht die immer. Aber das ist wirklich ich habe allen Sachen weiß ich über Katzen und dies wurde gerade einfach wieder widerlegt. Katze guckt. Können wir nicht mal von diesen Tieren irgendein Geräusch bekommen? Irgendwas? Emil! Ich hole mal deren Lieblingsspielzeug, aber dann drehen die völlig durch. Okay, da mach mal. Werden die wahrscheinlich was sagen. Derzeit können wir irgendein Geräusch einfach so. Derzeit können wir kurz vorstellen, was wir hier machen, wo wir hier sind. Wir, Florentin und Stefan. Oh, the single is! Oh, the single is! Ja, ist okay. Sind jetzt endlich mal, was wir in Folge 9 bereits angekündigt haben, wird endlich Wahrheit. Wir sind bei einer Hörerin zu Hause. Also, Hörerin war uns auch sehr wichtig. Die groß angelegte, das Podcast UFO Home Story. Und nicht nur sind wir bei der Hörerin zu Gast, sondern auch bei ihren beiden Katzen, die gerade fantastische Kutschige vollführen. Elfi. Wir müssen das so also ein bisschen so radioreportagemäßig beschreiben. 4 Pfoten, eine Schnauze und unendlich viele Haare. Das sind ungefähr die körperlichen Merkmale von Emil, der Katze von Cordula, bei der wir heute zu Hause sind. Und die gerade mit einem so unfassbar dumm ist, dass sie denkt, als wären 3 Federn an der Schnur tatsächlich ein echter Vogel. Ist nicht der Fall. Oh, ist das geplant oder hat sie es gerade kaputt gemacht? Ja, das passiert auch dann. Aber sie geben immer noch keinen Ton von sich. Was machen sie denn jetzt? Die schlechtesten Podcast-Katzen. Kannst du nicht mal kurz ein Wort sagen? Irgendwas. Emil, sag mal was. Herzlich willkommen beim... Ja, und jetzt die großen Stars sitzen jetzt hier in deinem Wohnzimmer. Also rückblickend vor einem Jahr. Hättest du das gedacht, dass das mal passiert? Dass deine großen Stars in deinem Wohnzimmer... Nein, also die ich großen bin auch echt... Also Stars? Okay, ihr wollt jetzt, dass ich so ein bisschen Arsch krieche. Also, ich bin total froh, dass ihr hier seid. Mhm. Wirklich. Also, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ihr das tatsächlich machen würdet. Aber geh noch mal ganz kurz auf dieses Froh ein. Also, versuch mal deine Gefühle zu beschreiben. Also, was geht innerlich vor in dir, wenn du uns... Im Moment sind ja schon Stars in deinem Wohnzimmer. Ja, für mich seid ihr Stars. Ja. Und zwar, weil... Also, das Komische ist, ich kenne euch ja eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Ich höre aber... Seit Ewigkeiten, so lange gibt es den Podcast ja noch nicht, aber ich höre schon sehr lange diesen Podcast. Und warum hörst du genau diesen Podcast? Du hättest ja auch zum Beispiel einen Einschlafen-Podcast. Oder du hättest ja Radio Nukular hören können. Das machst oder du ja Gästeliste Geisterbahn. Du hörst ja nur Ja, ich hörte Podcast. Sanft und sorgfältig schon durch und dann musste ich was anderes hören. Nee, war das hören wir gar nicht gern. Okay. Ja. Meine kleine Schwester hat mir den empfohlen. Also ich habe sanft und sorgfältig schon immer... Moment, und deine kleine Schwester hört dann immer mit ihrem Freund zusammen, hört die immer ihren Podcast? Genau. Hören die dann immer... Das ist so deren intime Stunde. Ja. Nee, genau, also ich höre immer, habe sanft und sorgfältig gehört beim Joggen, ist aber nur eine Folge pro Woche. Und dann kam mir das wie gelegen, als meine kleine Schwester sagte, da gibt es einen anderen coolen Podcast von... Du joggst mehr als einmal die Woche? Ja. Wie oft joggst du die Woche? So 3-mal ungefähr. Alter. Alto. Deshalb müsstet ihr eigentlich 2 Folgen mindestens pro Woche machen, damit das hinhaut. Ach du Scheiße. Ja, dann hau mal rein, Florentin. Das ist echt krass. Ich glaube, wir haben echt den perfekten Menschen hier gefunden. Also wirklich, du hast einen guten Job, du hast eine super geile Wohnung, du hast Katzen, du bist sportlich, du bist gesund. Perfekt. Also irgendwo du hast alles richtig Haken. Gemacht. Du hast Booster echt? Gekauft. Alle Sorten Booster gekauft. Ich habe alles, ja, ich besitze alle Sorten Booster. Ich komme jetzt so langweilig komplett. Vor dagegen. Ja, oh Gott, was soll ich jetzt sagen? Außer, dass das nicht stimmt. Aber mal, ganz kurz, du joggst wirklich 3-mal die Woche. Also wenn ich joggen würde, könnte ich aber keinen Podcast hören, glaube ich. Weil aber es ist sterbenslangweilig, so wenn ich dabei nichts höre. Aber was, ich kann nicht mal hören dabei, weil ich so sehr mit Joggen. Joggen ist für mich eine primäre Tätigkeit. Das ist ein Überlebenskampf. Ich kann damit nichts anderes machen. Du siehst schon die Geier, die anfangen, über dir zu kreisen. Nee, du ich nehme um mich herum nichts wahr. Ich sehe Sternchen nach 10 Metern. Und dann muss ich erstmal hinsetzen. Und dann Krankenwagen erstmal die nächsten 30 Minuten. Aber ganz genauso ging mir das am Anfang auch. Und ich höre ja jetzt mein Atmen auch nur nicht, weil ich was höre. Nee, du kannst ich ja alles sagen, auch noch sagen, warum ich euren Podcast so gerne höre. Es gibt ja noch ganz viele andere Podcasts, die ich hören kann. Und ich habe tatsächlich auch mehrere ausprobiert. Aber ich weiß nicht, ach Gott, hätte ich mir mal vorher überlegen sollen, was ich sagen will. Nee, ist okay, das ist doch eine spontane Reaktion. Das ist halt tatsächlich so, als würde ich einfach einmal die Woche zwei Leuten so beim Quatschen zuhören. Es ist so ein bisschen so, als würdet ihr euch, also fühlt sich so an, zwei Freunde treffen sich, unterhalten sich, treffen ziemlich gut so meinen Humor. Es ist wirkt recht planlos, was ich gut finde. Ja. Also nicht jede Folge ist voll der Hit und ich lache mich kaputt. Aber es ist immer interessant und überraschend. Schneiden und wir aus. Aber du hast dir letztlich doch schon mehr erwartet von uns, oder? Nein. Nee, wirklich? Weil ich glaube, wir sind im Podcast auch lustiger und unterhaltsamer als so. Ey, das kam mir gerade, vor allem der Weg von einer Haustür hin quasi jetzt gerade und dieses awkward Aufbauen unserer Technik, das finde ich so unangenehm. Ich mir dachte, da hören Leute wirklich dann uns und finden uns vielleicht cool, weil wir da auch performen dann im Podcast. Ja. Und das können die auch gut finden, das verstehe ich. Und dann laden die uns dann ein, netterweise, sehen uns dann aber, wie wir dann so awkward irgendwie im Wohnzimmer nach Steckdosen suchen. Das ja, war so unangenehm für mich. Genau, wo man nicht dahinter denkt. So dieses Ganze, wie wird das Überraschungsei gemacht sozusagen? Das will man ja nicht sehen. Man will ja nur das doch, perfekte auf Vinyl gepresste Gold haben, aber du willst nicht wissen, wie es entsteht. Du willst auch beim McDonald's, gut, du wirst wahrscheinlich nie zu McDonald's geben, sondern bei Alnatura, Flatrate, ich krieg meine Kiste Gemüse hier und dann mache ich mir selber. Überhaupt nicht. Ich erinnere mich Risotto hauptsächlich von Schokolade. Zusammen. Aber auch nur von Lind. Ja, weil Lind hier in Aachen direkt ist. Deshalb. Boah, du hast gepiept, informiert. Ja, klar. Aber tatsächlich mag ich lieber andere Schokolade als die von Lind. Aber egal. Zum Beispiel? Soll ich Werbung machen? Ja. Ich mag, glaube ich, am liebsten. Wenn du für diese Firmen hier Werbung machst, ist es in Ordnung. Ich glaube, Rittersport. Lind ist mir zu. Rittersport finde ich die schlechteste Schokolade der Welt. Echt? Das ist so furchtbar. Aber für Rittersport interessiert dich sehr, ne? Da hast du. Ja, ich habe mal bei dem Gewinnspiel mitgemacht. Mhm. Das weiß ich. Und hast du da gewonnen? Ich habe schon bei ganz vielen Rittersport-Gewinnspielen mitgemacht. Ich habe auch mal gewonnen, ja. Was hast du gewonnen? Ich habe leider nicht. Eigentlich wollte ich immer die Ritterrente gewinnen. Die gab es mal zu gewinnen vor ein paar Jahren. Die Ritterrente? Kriegst du deine eigene Burg oder wie? Nee. Du bekommst bis ans Ende deines Lebens jeden Tag eine Tafel Schokolade von denen. Jeden Tag? Ja. Davon aussuchen welche? Wie bitte? Davon aussuchen welche? Ja. Also die schicken, glaube ich, einmal im Monat oder alle paar Wochen irgendwie so eine Kiste, wo dann halt entsprechend viele Tafeln wie drin sind. Wie gut das ist ja das richtig denn? Geil. Und ich bin inzwischen vielleicht doch ein bisschen froh, dass das nicht geklappt hat. Sonst müsstest du fünfmal in der Woche joggen. Wollte ich eins zu eins auch so machen. Ich hätte siebenmal gesagt, aber. Also ich esse auch jetzt, glaube ich, eine Tafel Schokolade am Tag. Aber ja, was mein Vater mir immer gekauft hat, waren so Rittersport, aber direkt aus der Fabrik. Und die waren halt nicht einzeln eingepackt, sondern es war einfach so eine Papiertüte vom Bäcker und einfach randvoll mit Schokoladentafeln, die aber dann halt immer so Fehler hatten, wo dann halt irgendwie dann, da war dann Marzipan nur zur Hälfte drin oder viel zu viel Marzipan. Also nur Verpackung. Ja, yeah, und das Marzipan war außen und die Schokolade war innen oder irgendwie so ganz abgefahrene Sachen. Und ich denke so, hä, das ist doch eine Maschine, die das herstellt. Wie zur Hölle kann das sein? Also war mega gut, weil einfach Berge Schokolade hat. Ich kann mir gar nicht erklären, wie ich trotzdem so schlank geblieben bin, meine ganze Jugend. Das gleiche haben wir hier bei Lind. Also da kauft man dann auch so eine ganze Tüte voll mit Tafeln, die nicht verpackt sind. Ach, das ist geil. Wir haben bei uns Bussi-Bär, heißt das. Das ist eine Zeitschrift für kleine Kinder, ja, oder? Ja, und die Kratzeis. Die machen Kratzeis. Kennt ihr das? Ah, ja. Diese Becher, wo sehr viel Eis halt drin ist, was man Booster kratzt. Booster gefroren quasi. Oder diese langen, länglichen Eis aus dieser Plastikverpackung, die man so wie eine Beefy rausdrücken muss. Wo das einzige Coole, der Rest, also der Saft ist, der am Ende überbleibt. Der am Ende überbleibt, genau. Ja. Und das ist so ungesund, aber alle haben das bei uns immer im Überfluss gehabt, weil das bei uns aber das ist doch eine schöne Metapher. Du würdest dir nie, auch wenn du dir selber diese länglichen Eisdinger kaufen würdest, du würdest ja nie die ungefroren einfach trinken. Nee. Du musst sie schon gefrieren, dann schmelzen und dann trinken. Also das ist dann das Beste. Und ist das stimmt, nicht auch eine ja gute Metapher für den Podcast, dass du nicht wissen willst, wie es entstanden ist, weil du es nur auf eine ganz bestimmte Art genießen kannst? Oder diese ganze Sache mit man darf seine Stars nicht treffen und so, sondern dass es ein ganz spezieller Modus sein muss, wo es Sinn ergibt. Und auch, obwohl es vom Physikalischen keinen Unterschied macht, ob es jetzt einmal gefroren wurde und dann wieder schmilzt oder ob es einfach nie gefroren wurde, es ist trotzdem ein Unterschied. Weil es ist einmal so ein Bonus, du hast dein Eis und als Bonus hast du noch die Flüssigkeit und die ist nur gut, weil es ein Bonus ist. Und wenn du nur Bonus hast, 100%, 10% Bonus, dann hast du diesen Status nicht mehr, dann ist es nicht mehr gut. Und so ist, war es auch mit diesen Fehldingern, weil die, das funktioniert jetzt nicht mehr, meine Metapher geht nicht auf. Und wo gehst du dann laufen? Wie läufst du denn dann? Läufst du dann so Formen? Das ist peinlich. Dass man bei Rantastic irgendwie, Formen, ja. Läufst du quasi dann bei Rantastic, buchstabierst du unseren Namen. Genau. Ich laufe dann immer, also euren Namen, so langsam, dass es genau ein Podcast lang ist. Oder so ein riesengroßes Tic-Tac-Toe. Nee, tatsächlich laufe ich ganz langweilig im Kreis rum. Ich glaube, das kommt noch vom Anfang, als ich halt wirklich nach einer Runde völlig am Ende war. Im Kreisland. Habe ich mich dann langsam so hochgesteigert und gedacht, oh, jetzt schaffe ich schon 3 Runden und so, also im Park. Ah, okay. So habe ich auch gemacht, ja, tatsächlich. Und inzwischen ist es halt so ein bisschen lame, weil ich dann einfach irgendwie über eine Stunde lang im Kreis laufe. Das ist, glaube ich, das größte Problem, was ich habe, warum ich nicht jogge, weil ich Angst habe, nicht zu wissen, wo ich lang laufe. Eben. Und dann im Stehen bleibe, awkward. Und Leute mich sehen, ja, wie ich mitten auf der Kreuzung stehe. Aber auch da ist es immer total interessant, weil du siehst Jogger nie starten oder enden. Genau. Du siehst Jogger nur immer an dir vorbeilaufen. Deswegen ist es mir so unangenehm, anzufangen zu joggen. Ja, genau, aber das ist auch so eine Situation, wie du siehst nie Babytauben oder so. Das ist so, die siehst du nur auf eine ganz spezielle Art. Ich habe mal Babytauben gesehen. Das ist echt, du bist einfach der perfekteste Mensch der Welt. Hier gegenüber. Warum kannst du alles? Ja. Die Babytauben sind die hässlichsten, aller hässlichsten Babytiere überhaupt. Aber hier gegenüber, beim Fenster meiner Nachbarn, gab es ein Nest mit Tauben, die da ja Kinder bekommen haben. Erstmal haben die alles komplett zugekackt, die ganze Fassade war voll. Und die Kinder, ich habe die ganz lange nicht gesehen, weil die waren in so einem, das Nest war in so einem Blumenpott und ich habe die ganze Zeit gehofft, die endlich sehen zu können. Und als ich dann gesehen habe, war ich so enttäuscht. Die waren ungefähr genauso groß wie die Eltern, aber so unfassbar hässlich. Sie hat das geheimnisvollste Spektakel in der Natur entdeckt und sie war trotzdem enttäuscht. Ja, ich war so enttäuscht. Du hast mit dem Eindruck, du schwebst auf so einer Metaebene über allen Menschen. Du warst wahrscheinlich auch der Kommentator, der gesagt hat, perfekte Podcast, mehr aber auch nicht. So, ich hab Babytauben gesehen, mehr aber auch nicht. Ich habe noch nie auf dem Podcast kommentiert. Ich habe, so, weiß ich nicht. Nee, ach, das finde ich spannend. Die Suche nach Stefan Schwier geht weiter. Irgendwann finden wir dich. Wir vermuten bei jeder Person, die uns kennt, dass es Stefan Schwier ist im Geheimen. Also wir wissen auch nicht genau, also welche Art von Zuhörer, Zuhörerin kommentiert, also was das für Menschengruppen sind. Und wir dachten, dass die in diese Richtung, Leute, die in diese Richtung arbeiten, auch dann im nächsten Schritt Leute einladen zu sich selber. Um bei denen ich dachte, du wärst ich wundere so, mich auch sehr, hat du bist hat die Weiterentwicklung eines Kommentierers, dachte ich. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Kommentatoren sind von ihrer Natur eher schüchtern und distanziert, aber haben dann dadurch so ein Outlet. Ich glaube, so selbstbewusste und sozial fähige Menschen wie Cordula, die ich würde sagen, das dass Cordula nicht. Ist auch schüchtern, aber sie traut sich gerade nicht. Sie ist überhaupt nicht schüchtern. Sie ist schon schüchtern. Nein, aber das ist eine andere. Nein, du kannst mir. Nein, das ist genauso wie diese scheiß Nerd-Debatte. Ich bin Nerd. Nein. Hat es damit überhaupt gar nichts zu tun. Es würde zu lange dauern, das auszuführen. Aber nein, du kannst nicht sagen, dass du schüchtern bist. Dass du schüchtern bist, absolut. Ist eine Beleidigung für schüchterne Leute. Weil schüchterne Leute würden nicht irgendwelche Leute zu sich nach Hause genau, haben. Aber warum? Genau, wie gesagt, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ihr das tatsächlich tut. Ist doch egal, aber du hast es trotzdem getan. Und du hast dann, als wir zugesagt haben, nicht zurückgezogen. Das heißt, du kannst mir nicht erzählen, dass du schüchtern bist. Jeder Mensch ist irgendwo schüchtern, und wenn wir fremde Leute trifft. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass du schüchtern bist. Weil jeder Mensch, der jetzt zu Hause denkt und sagt, okay, ich sitze seit 3 Jahren bei mir im Zimmer und traue mich nicht mit der Bäckersfrau zu reden, ich bin schüchtern, denkt sie, ja, fickt euch doch, dass ihr darüber redet, dass du schüchtern bist. Du bist nicht schüchtern. Ich bin schüchtern. Herzlich willkommen beim Podcast UFO, wo ich bin schüchtern, wo man fremde Leute in deren Wohnung rantet. Nein, aber ist okay. Ich bin auch ein bisschen heiser, weil wir die ganze Fahrt hierher gesungen haben. Ja. Im Ernst? Single Ladies das könnt ihr jetzt mal machen. Buongiorno, Signora, bella donna, andiamo. Buongiorno, Signora, bella donna, andiamo. Doch ein bisschen Sprachübung machen. Sind denn Nachbarn eigentlich schreckhaft? Ha! Nicht, also um die Uhrzeit ist das okay, glaube ich. Okay. Das heißt, wir können jetzt schreien. Hey, mein Aff. Macht ihr das manchmal, so zum Abreagieren? Ja. Laut rumschreien? Ah! So. Ah! Wirkt das ein bisschen wie Tourette. Arschloch! Ist das eine Rasierklinge? Was Podcast ist UFO! Was ist eine Rasierklinge? Das zweite Bild von oben. Das ist ein Album von Joy Division. Ich weiß gar nicht, so ein bisschen sieht das aus wie so ein Wehenschreiber. Ich weiß nicht. Das trägt jeder Hipster in Berlin als T-Shirt. Ja. Jeder. Ich hatte das aber vorher. Ja, lass uns mal ein bisschen auf deinen Raum eingehen. Finde ich sehr gut. Also man sieht schon mal sehr künstlerisch, popkulturell interessiert. Hier ist Stanley Kubrick ist dabei. Klimt, wunderbar. Wir sehen Monet. Das hätte ich jetzt doch nicht erkennen. Das ist Klimt. Gustav Klimt, heißt er so? Gustav? Mhm. Gustav. Ich habe nur gelesen. Das sind diese Namen, die man nur gelesen kennt. Ja, erzähl uns mal ein bisschen von dir. Was ist. Ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, Entschuldigung. Ich finde das lustig, dass ihr erzählt, ihr wart nervös und so und hattet Angst, dass ich enttäuscht bin oder ihr performen müsst. Ja gut, du lädst uns ein nach Aachen. Wir fahren 30 Stunden hierher aus Ungarn, wo wir normalerweise unser das Podcast produziert wird, ja. Wo es billiger ist. 100 unterbezahlte Kinder in dem Podcast jeden Tag. Genau, ihr seid das eigentlich gar nicht. Nein, wir sind es nicht. Wir bezahlen eine ungarische Fabrik. Mittlerweile ist das auch nur noch ein Algorithmus, also der irgendwie alte Geschichten nochmal neu verwendet. Ja, du kaufst das. Ja, das habe ich gemerkt. Wir dachten, du kaufst uns hier irgendwie groß Sachen und Schokolade und irgendwie so. Ich habe überlegt, ob ich irgendwie sowas Creepiges mache, wenn ihr reinkommt, erstmal die Tür hinter euch abschließen oder so. Und ja, das ist nicht schlecht. Das ist wir haben auch ein paar Leute gesagt. Aber dann hatte ich Angst, dass ihr das irgendwie dann falsch aufnehmt oder so. Aber ich glaube, meine Mutter hat gesagt, ich bin froh, dass ihr zu zweit seid. und bis zu diesem Satz. Kann doch einer die Polizei rufen. Und bis zu diesem Satz habe ich das für eine ganz normale Situation gehalten, bis mir aufgefallen ist, dass wahrscheinlich mit mir was nicht stimmt. Weil ich sowas als gar nicht. Weil du schon öfter zu Fremden nach Hause gegangen. Ja, ich würde einfach zu Fremden nach Hause gehen, wenn mir nicht jemand, wenn mir die Gesellschaft nicht sagen würde, das sollte man vielleicht nicht tun, weil du könntest vergewaltigt werden. Ja, das ist aber tatsächlich dieses Thema creepy, dass Leute immer wieder so sagen creepy, wo ich mir oft denke, okay, Dinge, die ihr creepy findet, finde ich überhaupt nicht creepy. Das heißt, ich bin creepy eigentlich. Ja, genau. Der ganz logische Scherenfolge. Ich bin creepy. Die Scherenfolge. Ja. Wo wir einfach da saßen, haben es erzählt, fanden es auch nicht geil, aber wir haben es einfach als Geschichte abgetan. Ja, das fand ich aber auch nicht schlimm. Also ich fand, die Geschichte an sich ist das schlimm, aber ihr habt euch ja nicht darüber lustig gemacht oder gesagt, so, danke. Oder das irgendwie verharmlost. Aber ich glaube auch, dass ich vielleicht ein sehr, also mein Humor da wenig Grenzen kennt. Vielleicht, weil ich viel hauptsächlich mit Männern studiert habe. Aber du bist auch nicht, aber man merkt dir nicht an, dass du viel mit Männern studiert hast. Weil du man weiß, trotzdem keinen Bart habe. Ich finde Frauen, die mit Männern viel mit Männern zu tun haben, haben dann so eine Ellenbogenmechanik, eignen die sich an. Man muss diese Geste dabei sehen, damit man weiß, was ich meine. Ich würde das merken, wenn jetzt hier eine Frau wäre. Ich glaube, ich wäre auch noch nervös. Also noch, ich wäre dann richtig schüchtern, wenn ihr Frauen wärt. Ich habe tatsächlich, glaube ich, verlernt, wie man mit Frauen umgeht. Ja, ich bin dabei nervöser. Ja, willkommen im Club. Ja, du hast es nicht verlernt, Scheiße, du hast es noch nie gewusst. Ja. Ich bin gerade ganz fasziniert, deine Katze spielt gerade hier den Golfkrieg nach. Nein, und zwar, halt zu gewinnen. Ich habe die Mechanik genau beobachtet. Beide Katzen stürmen zum Fenster, weil ein massiver Vogelschwarm in eine große Tanne stürzt. Sie können gar nicht glauben. Sie können es nicht fassen, dass sie auch nicht da rankommen gerade, weil ein großer Vogelschwarm direkt von ihrem Fenster fliegt. Die wären sofort hinterhergesprungen, wenn das Fenster offen wäre. Und hat sich deswegen auf ihr Vogelpendant in der Wohnung gestürzt. Das ist ja durchschaubar. Das Frustspiel. Mir gefällt es, wenn ich Tiere verstehe. Also wenn ich weiß genau, was das Tier gerade antreibt. Bei meinem Fisch keine Chance. Ich weiß nicht, was er will. Er redet nicht mit mir. Diese toten Augen geben dir gar nichts. Ich verstehe nicht, wenn er an diese beschlagene Scheibe, die mit Algen besetzt ist, immer Hilfe schreibt, verstehe ich nicht genau, was meint er damit jetzt. Aber was genau macht man mit einem Fisch? Also der sieht schön aus wahrscheinlich. Ich fand den Gag ganz gut. Hast du intern gelacht für dich? Hast du in deinem Kopf gelacht? Nee. Oder fandest du es einfach nicht gut jetzt? Nee, das war pures Interesse. Ich wollte mich gar nicht darüber lustig machen. Ich habe eben einen Gag gemacht. Ich will es als Gag bezeichnen. Der erste Gag der Folge übrigens. Ach so. Du hast ja eben gesagt, du lachst nicht laut. Hast du gerade in deinem Kopf gelacht oder fandest du es einfach nicht gut? Ich fand die Vorstellung lustig, dass dein Fisch. Okay, gut. Ich habe mir das bildlich vorgestellt und fand das. Statistisch ist es ganz wichtig für mich, dass ich einen Feedback-Kanal bekomme. Ich habe wirklich selten, dass ich laut lache. Ich habe aber auch tatsächlich nochmal zum Thema Creepy. Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, wie wir dich begrüßen sollen. Also ob Handschlag. Wie wir dich aufschlitzen sollen. Ob Handschlag oder Umarmung. Ich war mir nicht sicher und ich dachte mir dann, was haben wir denn jetzt gemacht? Ich möchte es kurz erklären. Ich dachte mir, eigentlich wäre Umarmung schon angebracht. Wir haben schon geschrieben und so. Und eigentlich schon ein relativ gutes Verhältnis. Wir verstehen uns schon sehr gut. Allerdings dachte ich mir, ist es ein bisschen komisch, wenn ich eine Jacke anhabe und du nicht. Und das war letztendlich der ausschlaggebende Punkt für mich, nochmal spontan mich umzuentscheiden und dir die Hand zu geben. Weil ich dachte, es ist komisch, wenn du keine Jacke anhast. Und dann so ein Michelin-Menschen umarmen. Dann würde ich nicht rumkommen mit meinen Armen. Aber war das die richtige Entscheidung oder hätte ich dich doch umarmen sollen? Ich hätte nichts dagegen gehabt. Okay. Aber ich habe tatsächlich auch drüber nachgedacht und ursprünglich dachte ich, ja, ich hole dich am Bahnhof ab. Und dann dachte ich auch, wahrscheinlich Umarmung, vielleicht wenn dann zum Abschied. Ach so, dass man dann genau, aber können wir jetzt gleich festlegen, dass wir uns zum Abschied umarmen? Ja mal gucken, wohin. Aber mal gucken, wie es läuft. Mindestens 10 Sekunden lang würde ich jetzt vorschlagen. Also von mir aus wären 10 Sekunden okay. Ja, wir können ja laut mitzählen. Ein bisschen zu lang und umarmen. Ein bisschen genervt sein, weil die 10 Sekunden noch nicht um sind. Ja, ich habe heute so ein Podcast-UFO-T-Shirt an und ich habe es nicht gewaschen. Es stinkt ein bisschen, weil es riecht so sehr nach Plastik. Es ist sehr, ich glaube, es ist nicht so gute Qualität. Ach so, es stinkt nicht nach Schweiß, sondern nach, ah ja, nee, nach verstehe. Schweiß nicht. Ich habe ungelogen, nach Plastik. Ich habe gestern, weil ich... Das kratzt auch ein bisschen auf der Haut. Diese Woche wohnte ich gerade in Köln im Hotel, 5 Tage lang. Und ich habe mir ohne Witz gestern beim Lidl Spülmittel gekauft, also dieses Waschmaschinen-Spülmittel, und habe noch meine Jacke und Hose im Waschbecken gewaschen gestern Extra Abend. Extra für mich. Extra für dich, weil ich mir dachte, ich kann nicht mit 5 Tage alter Hose hier aufkaufen. Das ist auch so ein Ding, wo jetzt viele Leute sagen, du hast doch einen kompletten Schaden oder creepy, aber das hat mich irgendwie so beschäftigt, weil ich mir dachte, ich kann jetzt, weil ich denke mir, weil du weißt ja nicht, dass ich 5 Tage davor im Hotel wohne. Das heißt, du hast ja den Eindruck, den du von mir hast, denkst du, ich bin so immer, notwendigerweise, weil du denkst ja nicht, dass es irgendwas Besonderes ist. Deswegen dachte ich mir, wenn sie denkt, ich würde immer komplett mit Senf übersäten Jacke durch die Gegend laufen, hat sie einen schlechten Eindruck von mir. Und ach, ich hätte das ein bisschen sympathisch gefunden, glaube ich. Ja, wirklich? Scheiße, verdammt nochmal. So ist auch gut. Ich habe alles so falsch gemacht bisher. Also ich finde gut, dass ihr für euch selbst Werbung lauft. Ja, genau, das haben wir uns auch gefragt. Wie cool ist es eigentlich, wenn man selber Podcast-UFO-T-Shirt trägt, also so als Merch? Aber auch wieder so ein Ding, wir können nicht einfach Spaß an unseren eigenen Sachen haben, sondern wir müssen es wieder mega überdenken und überlegen, ob es cool ist oder nicht. Klappt halt nicht, ne? Deine Wasserpistole. Ja, Moment. Ich finde es geil, dass mich, das habe ich noch nie erlebt, dass mich ein Gastgeber mir eine Wasserpistole in der eigenen Wohnung gibt. Das ist so ein ganz neues Szenario, was für mich eine ganz neue Welt eröffnet, wo ich mir denke, oh mein Gott, wie gut das ist. Dass man einfach die Erlaubnis bekommt von Anfang an, die Fronten klar sind, du darfst, du darfst theoretisch mit einer Wasserpistole in deiner Wohnung, in meinem Wohnzimmer rumschießen. Ich würde so gerne meine Wasserpistole ins Kino mitnehmen. Und wenn irgendwelche so Vollidioten drei Reihen vor mir reden, einfach... Kennt ihr das beim Popcorn die Dinger, die nicht gepoppt sind? Ja. Die spucke ich auch immer auf die Leute vor mir. Die spuckst du auf Leute? Ja, wirklich. Was soll ich denn sonst dahin? Also ich meine, manchmal mache ich auch ein Tuch nur so unauffällig auf dem Boden, aber... Du spuckst Popcornkerne auf Leute im Kino, die reden. Ey, wenn du jetzt wirklich ja sagst, mache ich dir hier und jetzt einen Heiratsantrag. Das ist das Coolste, was ich hier gehört habe. Wirklich. Das ist das, was ich immer machen möchte. Ja, was soll ich denn jetzt noch machen? Ich habe, ja. Aber ich mich nicht traue. Wirklich? Du spuckst. Ich habe es schon mal gemacht. Ernsthaft? Das machst du? Ich habe es schon mal gemacht. Nee, aber du spuckst aus Schnippen. Ja, Schnippen. Spucken kann ich, weil Schnippen kann ich nicht so gut. Aber aus dem Mund, nicht aus der Packung. Ich habe die im Mund gehabt und konnte die nicht klein beißen, weil die ja nicht gepoppt sind. Und dann nehme ich und die schnipp sie und dann auf Leute. Werf die auf Leute, ja. Das habe ich. So, du bist nicht die langweiligste Person der Welt, du bist die coolste Person der Welt. Das ist echt cool. Ist halt wie so ein Match. Ich habe noch nie jemanden getraut. Ich fühle mich wie Tinder und in der Mitte baut sich gerade dieses Match-Zeichen auf zwischen euch. Ich denke mir das jedes Mal, weil wir waren im Kino und ich weiß noch, wir haben uns Jobs angeschaut. Wir haben auch noch eine gute Story, wie wir gestern zusammen eine Matratze gekauft haben. Was somit das Unangenehmste war, was ich je gemacht habe. Aber da haben wir drüber geredet, weil auch irgendwelche Vollidioten die ganze Zeit neben uns geredet haben. Und ich habe den halben Film lang gedacht, warum bin ich nicht mutig genug, mit den Leuten einfach zu sagen, könnt ihr mal bitte kurz eure Fresse halten? Echt, das hätte ich nicht gedacht, dass du dich das nicht traust. Doch, der ist total sauer und macht dann nichts, was dazu führt, dass er den ganzen Film lang die Leute wütend anstarrt und den Film nicht mehr sieht. Also, was ist jetzt schlimmer? Wenn Leute neben dir reden und du die ganze Zeit die anstarrst oder wenn du einfach mal was sagen würdest wenigstens? Ja, ja. Weil das bringt ja so auch gar nichts. Du kannst lieber wirklich aufreden. Aber ich bin dann so erbärmlich. Ich bin dann so wie die genervte Mutter, die dann so... Ja. Sie sind genervt, als ob die das interessieren würden. Ich werde euch jetzt ganz kurz nochmal, damit die Spielregeln klar sind, ist es beide links und rechts rum. Ich habe eine Wasserpistole in der Hand. Wenn ein Gag von euch nicht zündet, werde ich euch ins Gesicht spritzen, okay? Dann mache ich sehr besser gut. Gar keine. Sehr gut. Nein, das ist keine Lösung. Okay. Also, würde ich alle wenn du keinen Gag machst, kriegst du auch einen. Sonst würde ich ungefragt alle 5 Minuten. Ich dachte, das war eure Aufgabe. Ihr macht das ja beruflich. Andere Idee. Nicht erwarten, wenn ihr einen Gag macht, spritze ich dem anderen ins Gesicht. Ich dachte, ich wäre zum Schleimen hier. Sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hab nicht mal getroffen. Sehr gut. Nein, ich werf mal einfach ein paar Begriffe in den Raum. Und du sagst mir, wie du emotional dazu stehst. Also ich soll dann einen Begriff zurückwerfen? Oder nee. Okay. Was ist denn was hat denn dieser rote Mantel dazu bedeuten, der auf der Tür hängt? Den habe ich mir irgendwann mal gekauft, aber den trage ich fast nie. Aber der hängt ich so auch, ich vergesse ständig, dass ich ihn überhaupt besitze, weil ich da halt normalerweise meine Klamotten nicht aufbewahre. Und dann sehe ich ihn öfter und dann fällt mir das ein. Das ist ein bisschen anstehen, Schindlers Liste irgendwie so ein bisschen. Ja. Hat was. Oh Gott. Aber ich dachte wirklich, es wäre so als Filmhommage gedacht, weil du hier überall so Film. Ja, ist es auch. Und auch im Flur. Schindlers Liste. Und deswegen Schindlers Liste. Da hatte ich einfach nur eine Geschmacksverirrung. Ach, ich finde es schön. Kann ich den mal anziehen später? Wie nennt man denn diesen Stil von Klimt? Keine Ahnung. Impressionismus. Ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich das abhänge. Ich finde das... Ist auch zu klischeehaft. Ich finde es auch ein bisschen gruselig. Aber es ist wirklich so, weil wir waren gestern, weil ich ziehe jetzt nach Köln und ich habe ein komplett leeres Zimmer momentan. Und wir waren gestern beim Baumarkt und haben eine Lampe gekauft. Und da gab es dann auch so ganz viele Bilder und postet und sich einfach denkt, unabhängig davon, ob mir die Motive gefallen, ich kann doch kein Bild beim Baumarkt kaufen, nee, oder? Ne? Nee. Das geht doch nicht. Aber es gibt Leute, die das machen. Oder bin ich dann wieder so möchtegern hipstermäßig? Ist das, was normale Leute machen? Ist es nicht noch uncooler zu sagen, ich bin zu cool, als beim Baumarkt einzukaufen, als einfach beim Baumarkt zu kaufen? Ja, das stimmt. Du schränkst dich ja dann auch ein. Ja, aber man ist so möchtegern super cool, obwohl ich offensichtlich nicht super cool bin. Und ich offensichtlich ja keine Ahnung von Kunst habe. War das dieses graue Poster von New York mit den zwei gelben Taxis oder was, wo die Typen alle auf dem Balken sitzen oder die Gummibärchen? Nee, das ist mit diesem computeranimierten Strand, wo so vier nackte Frauen drin und so Palmblätter immer über den drüber sind. Aber habe ich lange überlegt, ob ich mir das kaufen soll. Was ich an dir sehr uncool finde, ich habe mir ja diesen Pulp Fiction Poster in meine Wohnung. Das Gute ist, dass jetzt keiner weiß, mit wem du redest, wenn du einfach dir sagst. Das stimmt, ja, das ist gut. Der Grund, warum ich dich so hasse, Florentin, ist, ich habe einen Pulp Fiction Poster in meiner Wohnung hängen. Und der hat sich darüber lustig gemacht. Weil ich ein Fan des Films bin und ihn cool finde und weil ich das Poster auch schön finde und du hast mich dafür verurteilt. Du meinst, es wäre so random. Es ist halt auch so ein Klischee-Poster. Ja, genau. Aber das meine ich. Aber das ist ja nicht, wenn du den Film cool findest. Ich habe auch ein T-Shirt von Pulp Fiction. Und das, aber guck mal, nein. Angenommen, du bist Set-Designer. Und du bekommst die Aufgabe, designe das Zimmer eines Studenten. Dann hängst du da rein, einmal diese Banksy-Fotos, Entschuldigung, nichts gegen dich, diesen Klimt und ein Pulp-Fiction-Poster. Ja, und ein Pulp-Fiction-Poster. Ja. Das ist einfach quintessentiell. Und ich meine, deine Wohnung sieht halt einfach aus. Du könntest noch Home an die Wand schreiben. Deine Wohnung sieht halt einfach aus wie ein Filmset. Das tut mir wirklich leid. Das stimmt du nicht. Hast da, weißt du hast zum nicht. Beispiel hat Stefan, ja, das stimmt nicht. Der Mensch, der vom Lebenstechnisch Stefan, der Mensch. So weit vom Konzept Bar entfernt ist, wie man nur sein kann, hat sowohl eine Minibar als auch das Bild Nighthawks, wo man auch einfach sagt, so, weißt das du, hatte das ich ist aber so, auch mal. Der vorinstallierte Handy-Hintergrund von dem Handy ist Nighthawks und er sagt, oh, das ist ja toll, das hänge ich mir an die Wand. Weißt du, also dieses Default-Bild einfach. So. Ich finde die Minibar eigentlich interessant. Er trinkt beide nicht, oder? Drin. Ich habe so eine Art. Ich trinke nicht gerne in Gesellschaft. Also ich trinke. Das ist aber traurig. Du besäufst dich alleine. Das hat mein Onkel auch immer gesagt. Ja, das ist. Nee, das ist immer der Moment, wo ich denke, jetzt soll ich vielleicht doch nicht trinken, wenn ich irgendwie was trinke und dann merke, ich trinke alleine. Dann denke ich, bei mir ist klassisch Kontrollverlustangst. Wenn ich alleine bin, kann ich keine Kontrolle verlieren. Kannst du schon, also, aber keiner bezeugen. Habe ich schon vor 10 Jahren meine Kontrolle verloren. Ist das so? Ihr müsst ganz kurz erklären, der ist noch vorher, was ihr gemacht. Das ist noch von meinen Eltern aus deren Studentenbude. Ich dachte, es aus seinem Gynäkologen. Das ist ein rückenfreundlicher Stuhl. Ach, Mann, ey, jetzt, weißt du, habe ich mal einigermaßen guten Gag gemacht und zwei Leute reden rein. Nee. Ich dachte, der ist noch aus deinem Gynäkologiestudium. Ist nicht lustig, weil die Hörer ihn nicht sehen. So, aber ich finde den gut. Es hat gut funktioniert. Ja. Wunderbar. Aber ganz Dankeschön. Ich war gerade mitten in einer Anekdote und du gehst einfach. Wir haben noch 3 Anekdoten. Aber da sitzt man nicht so drauf. Das ist ein Gebetsstuhl. Man sitzt mit den Knien drauf. Ja. Ich bin streng gläubig. Ihr könnt jetzt einfach 5 Minuten nach vorne skippen, weil ihr das 10-Teil nicht verstehen werdet, weil ihr diesen Stuhl nicht seht. Also er sieht aus wie ein Arzt Schlitten, würde ich sagen. So, den was? Kennt man eigentlich auch. Das ist so ein Klassiker. Ich glaube, du schaffst es heute, den kaputt zu machen, obwohl er älter ist als ich. Ist das die normale Haltung? Also man setzt sich drauf und tut die Knie auf diese beiden Polster und dann die ist das wohl... Das geht doch nicht. So, oder was? Ja, und dann sitzt man wohl gerade. Das ist der beste Stuhl der Welt. Wie gut ist das denn? Was ist die unkomfortabelste Körperhaltung? Und dann soll er noch wippen können. Und wir bauen noch eine Klingel dran. Das ist eine Mischung aus, man kniet, aber man sitzt auch gleichzeitig. Ja, wie bist du auf dieses Bild gekommen? Also mich interessiert es wirklich, wie konkret du dieses Bild redest du immer noch von Klimt? Ja. Oh, das ist aber jetzt okay. Ich habe das gleiche Bild als Teedose. Oh Gott, das wird aber jetzt traurig vielleicht ein bisschen. Mhm. Ich habe das gleiche Bild auf so einer kleinen Teedose, die in der Küche steht. Die meine Eltern mal mir mitgebracht haben von. Aus Auschwitz? Aus Auschwitz. Gott, jetzt lache ich. Guck, wenn es so unangenehm wird, dann muss ich lachen. Okay. Dann kann ich erstmal kurz merke, Teedose. Mir ist nämlich letztens oder neulich was auf der Arbeit passiert. Das war wirklich unangenehm. Da habe ich auch in einem Moment gelacht, wo man einfach nicht lachen sollte. Und zwar ging es irgendwie Arbeitskollege gestorben. Ja, genau. So in der Art. Also, es ging um eine Klausuraufsicht. Party time. Wo wir halt alle als Assistenten mithelfen müssen. Und zu irgendwem wurde dann gesagt, so, da gibt es 2 Studenten, die dürfen länger schreiben, die haben mehr Zeit, die schreiben unter der Bibliothek und du hältst bitte Aufsicht. Das sind Ausländer. Und dann wurde, noch schlimmer. Juden? Ja, Ausländer haben wir sowieso viele da. Was auch lustig ist, ich neige halt auch schon mal dazu, irgendwie so Witze zu reißen, die, wenn man das nicht versteht, einen glauben lassen könnten, ich wäre irgendwie rassistisch oder so. Was auf gar keinen Fall so ist. Und ich ging immer davon aus, dass ich, guck mal, versuche ich gerade drei Geschichten. Das musst du auch nicht dazu sagen. Ich versuche gerade drei Geschichten gleichzeitig zu erzählen. Da geht keiner mehr durch. Wir sind ausgebildete Moderatoren. Und neulich meinte meine Mutter dann so, hat von irgendwem erzählt, meinte, das ist ein Inder. Aber Inder magst du ja nicht, ne? Weiß ich so, bitte was? Also wenn ich vor ihr so einen Witz reiße, kommt er doch immer so, oh Gott, wie, so habe ich dich doch nicht erzogen und so. Stell dir vor, du bist sie ist in der Klasse oder so und alle wissen es, nur sie weiß selber nicht, dass sie keine Inder mag. Und irgendwie, in welche Klasse stecken wir den Ahmed, Ahmed, wir kennen indischen Namen ein. Wir haben jetzt Indisch bestellt, aber Ali, für dich natürlich. Okay. So alle, seit Jahren wissen es alle, kann außer die für mich dir, ruhig. So Inder hast. Aber das ist, glaube ich, der größte Albtraum, dass man mit seinen Eltern redet und plötzlich merkt, die haben alles ernst genommen, was ja, man die ganze ja, Zeit das war so oder krass. Dass deine Eltern dich einfach nicht kennen. Das ist auch so ein Ding. Das sind Eltern, ja, die offensichtlich nicht kennen. Bei mir herrscht ganz oft unterschwellige Bewusstsein, dass ich Bratkartoffeln lieben würde. Wahrscheinlich hast du als kleines Kind das mal irgendwie gemocht. Aber ich finde das immer so gut, diese Sachen, die man einmal erwähnt und dann, jetzt kommen ja gerade Weihnachten und man denkt so, was mögen meine Brüder so? Und dann kommt so aus der Kindheit, mein Bruder hat mal in einem Nebensatz erwähnt, ja, ich finde Marzipan ganz gut und seitdem bekommt er zu jedem Geburtstag und jemand kiloweise Marzipan und er immer hilflos so, ja, danke Leute, aber ich versuche kein Marzipan. Ich hab für 10 Jahre Marzipan. Gut. Aber klammern sich. Deswegen erwähne ich immer, wo ich kann, dass ich Geld wahnsinnig ja, gerne. Ja, genau. Das ist eigentlich das. Du magst auch Geld ganz gerne. Genau. Ja, genau. Ich mag gerne. Ich bin Fan von Geld. Ich bin ein riesen Porsche-Fan, muss ich jetzt sagen, mal ganz offensichtlich. Geld. Ab jetzt überall im Handel. Du kannst auch gerne mal Kritik geben und Feedback, was wir besser machen können und so. Ne? Also, unser Podcast ist zwar schon sehr, sehr gut, aber halt mehr auch. Eigentlich finde ich Folgen mit Gästen nicht so gut. Ach, interessant. Welche Folge fandst du da? Sehr gut. Aber das finde ich interessant, weil eigentlich war ja die Idee, dass das Podcast sich so langsam zu einem Podcast entwickelt, wo wir wirklich auch sehr oft Gäste haben. Wirklich? Aber ich glaube, ihr seid halt ernster und kontrollierter, wenn Leute da sind, was ja Sinn macht. Ja. Und das ist, und lustiger wird es eigentlich, wenn ihr zu zweit seid, glaube ich. Also hast du uns eingeladen, obwohl ich Bewusstsein, dass du für eine schlechte Folge verantwortlich sein wirst. Ja, das war mir egal. Da können mich jetzt alle verhassen. Mich hassen jetzt wahrscheinlich eh alle. Es wurde ja schon, irgendwer hat ja schon gepostet unter den letzten Podcasts von wegen... Ja, aber das zählt nicht. Warum, ja. Das war meine Mutter. Die wollte nicht, dass ich zu fremden Menschen nach Hause fahre. Ich habe tatsächlich auch mir überlegt, dass es ja schon ganz schön heikel von euch ist, dass ihr hier einfach hinkommt. Ich könnte ja auch irgendein creepy Typ sein und so. Also und genau mutig. Das macht mir jetzt schon wieder Angst. Warum? Also ich ziehe jetzt meine Maske ab und dann... Nein, dass bei uns da keine Alarmglocken angegangen sind. Nein, aber, uns, nein, verdammt okay, nochmal. Aber ihr seid zwei Männer und ich bin eine Frau. Aber ich finde es auch nicht creepy, das finde ich so schade. Weißt du, früher hat man das halt einfach Abenteuerfreudigkeit oder von mir aus auch Romantik genannt. Einfach mal irgendwie Sachen zu machen, wo man sagt, halt, fuck it, ich mach das einfach mal. Und heute creepy, creepy, creepy. Hä, was, du gehst einfach zu dir hin, creepy, creepy, creepy. Nein, nein. Weißt du, so fangen coole Geschichten an. Du kannst auch nicht sagen, Moby Dick, ich will den größten Wal der Welt besiegen. Das ist aber schon ein bisschen creepy, oder? Was okay, ist mit diesem Wal? Ja, okay, dann nicht. Ende. Weißt du, oder hier, oh, ich breche in dieses Schloss ein, um diese schlafende Prinzessin zu küssen. Oh, ist aber schon ein bisschen arg creepy. Ja, du hast recht, dann bleibe ich einfach bei mir bei meinen Schafen und mach gar nichts. Hey, du musstest einen Ring nach Mordor. Du musst einen Ring nach Mordor bringen. Bleiben ist noch creepiger. Ja, das stimmt. Creepy ist nur eine scheiß Entschuldigung von Leuten, die einfach keinen Spaß in ihrem Leben haben wollen, keine Risiken eingehen und irgendwie Angst vor Abenteuern haben. Und wo sage ich, nein, fuck euer fucking creepy. Da, so erlebt man tolle Geschichten. So wie wir zum Beispiel hier sind. Wir hätten jetzt sagen können, irgendwie findet es total creepy, zu einem Fan zu gehen, zu einem Fan nach Hause zu gehen. Ja, ganz ist total ich hatte creepy. Halt Angst, dass ihr creepy findet, dass ich euch schreibe. Nein, oder? Warum denn? Warum soll das ich glaub, denn creepy meine, sein? Ich glaube, meine Angst ist ja gar nicht, dass Menschen ich selber was creepy finde, sondern dass andere denken, was ich mache, wäre nicht normal. Ich wäre irgendwie komisch. Aber warum denn? Ich verstehe das nicht. Nee, weil die Grundlage nicht da ist. Doch, natürlich. Grundlage ist, dass man sich cool findet. Da kann man sich doch mal treffen. Ist so, okay. Ja, ja gut. Also, ich finde euch cool, aber was habt ihr denn davon, dass ihr jetzt hier seid? Ja, aber du bist offensichtlich cool, wenn du uns cool findest. Folge. Jetzt hör mal auf zu reden. Das geht hör mal, nicht sag mal auf, mir anzuspritzen. So, jetzt ruhig. Ja, aber das ist genauso. Also Frodo wäre auch nicht nach Mordor gegangen, wenn Leute gesagt hätten, mach das mal nicht, es könnte creepy werden. Wirklich. Der Gag war eben lustig gewesen, aber da hast du reingeredet bei mir. Jede einzelne Rom-Com, wenn man die wirklich so erzählen würde, wenn ich jetzt... Was? Ich finde sehr schön, dass ihr so die Realität festmacht an Rom-Coms und Fantasy-Geschichten und so, dass ihr das so... Rom-Coms? Das finde ich... Romantic-Comedy. Ich würde sagen, du kannst jeden Plot von Romantic-Comedy, wenn ich dir jetzt so erzählen würde, jemand würde sagen, das ist ein bisschen creepy, oder? Aber das ist voll schade. Ja, natürlich. Ich finde das total schade. Ich glaube, das ja, ist aber du ein, machst ein es doch Problem. Selber. Du hast in unserem Chat 8-mal das Wort creepy benutzt, obwohl ja, es überhaupt nicht creepy ist. Ja, weil ich euch nicht kenne und Angst hatte, ihr findet das total gruselig, dass ich schreibe, und habt ihr auch eine Katzenallergie? Aber dann warum sagt, oh, Katzen denn? Oben, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. normal. Aber dann komme ich mir wieder so komisch vor, weil ich habe in meinem Leben schon so oft geschrieben, nee, ich finde das überhaupt nicht creepy, ich finde das überhaupt nicht creepy. Und dadurch komme ich mir wie ein mega Creep vor. Ja, einfach, aber das ist ja auch kein Geheimnis, dass du offensichtlich mega Creep bist. Ja. Also das ist offensichtlich massive Probleme. auch wie du... Er hatte auch so ein Kind am Straßenrand, wo wir einfach langgefahren sind, sehr laut Musik angemacht, hat es angeflirtet, ein Kind. Und ich mir auch denke... Als Gag, mein Gott. Nein, du hast dein ernstes Gesicht, dein flirting Face aufgesetzt. Das Gute ist, dass das Kind das ja nicht realisiert. Nee, das ist wie bei Katzen. Du kannst auch obwohl, vor das Kindern ist, das ist jetzt eigentlich kein gutes Argument, dass das Kind das nicht realisiert. Sinne. Das Kind weiß nicht, dass das falsch ist. Okay. Ja, natürlich nicht. Neugierig. Naja, auf jeden Fall, ich finde es überhaupt nicht creepy. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich finde es alles toll. Es ist auch überhaupt nicht creepy zu fragen, ob man eine Katzenallergie hat. Das ist einfach nur rücksichtsvoll und nett. Mir war es unangenehm zu sagen, dass ich eine Haarallergie habe. Auch weil ich finde das lustig, weil das ist so ein bisschen unspezifisch. Also gegen alle ja, Haare, also generell. Mir wurde mit dem Alter von 8 Jahren gesagt, du hast eine Haarallergie. Du wirst es in dieser Welt sehr schwer haben. Außer und du lebst unter aber Fischen. Wie lebst du denn dann mit den Haaren Fisch. Unter deiner, also mit deinen Barthaaren zum Beispiel? Das ist eine Perücke. Und die Barthaare, die habe ich angeklebt. Die ist einzeln. Worauf das sind die denn? Nee, es gibt so ein Revell-Klebe. Ja. Diese Bausätze. Ja, klassischer Jungs-Gag. Und, warum hast du dir dann keinen volleren Bart angeklebt? Nee, weil ich hatte das, damit man das ist mir das alles Puderzucker, das meiste ist Puderzucker. Damit man mir abkauft, dass ich noch dass in einer neuen Schwebephase so bin. Wie alt so jung bist bin. Du? 21. Ich bin noch nicht 30. Und hast du einen Freund? Immer in diese awkward. Das fand ich irgendwie ziemlich gut, dass das die erste Frage war. Ich habe dich gestalkt und ich sag dir jetzt einen Namen und ich möchte einfach, dass du sagst, welche Emotionen da bei dir hochkochen. Tamara Seybold. Gar keine Emotionen, wer ist das? Tamara Seybold ist die Gewinnerin des ARD-ZDF-Förderpreises so. Frauen- und Medientechnologie. Da hast du aber jetzt, also das, da war das Stalken aber nicht sehr schwierig, das ist ja der erste Link oder der zweite. Es geht noch weiter, Denn du warst nominiert für den ARD-ZDF Medientechnologie plus Frauen Award und hast nicht gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Dankeschön. Trotzdem. Happy Birthday. Im Gegenteil, du hast den letzten Platz gemacht. Ja, was war da los? Erstmal war das überhaupt nicht meine Idee, da mitzumachen. Ich hatte meine Diplomarbeit fertig und. Die war dann so gut, nee, dass dann so Leute nicht. Auf mich zukommen sind, willst du da nicht teilen? Nee, die Leute von meinem Institut meinten halt, ich glaube einfach nur, um das Institut ein bisschen zu promoten und weil es halt cool ist, so bei der E-Technik Frauen am Institut zu haben und das irgendwie als Aushängeschild zu nutzen. Mhm. Haben also, die dann gemeint, mach da doch mal mit und schick da was ein. Ja. Und ja, habe ich dann halt gemacht. Du wurdest benutzt, weil wenn du ich aber. Bist. Genau, ganz genau. Wie fühlst du dich das dabei? Das passiert oft bei uns an der Uni, glaube ich. Ja, auch wenn wirklich? Irgendwie mal so eine Fotoreihe gibt oder irgendwie Fernsehen an irgendein Institut kommt, um zu filmen, was sie da machen, dann holen die mal die zwei Frauen, die sonst irgendwie im Sekretariat sitzen, nach vorne und die müssen dann... Sie nehmen so einen Kittel an, genau, einfach ja, so ein genau. Brille auf. Hier, mach mal. So sie nehmen den Kittel aus vor allem. Ja, und deswegen sehen Wissenschaftler im Fernsehen immer so unbeholfen aus, weil sie irgendwann einfach so Säuren von einem Glas in den anderen schon wieder zurückschütten, weil es einfach die Sekretärin ist, die keine Ahnung von Wissenschaft hat wahrscheinlich. Damit impliziere ich jetzt, dass in der Wissenschaft keine Frauen arbeiten würden. Das war die Prämisse dieses Witzes, was nicht ja, stimmt. Ja, ich habe den verstanden. Was sexistisch ist, was gelacht ist, das habe ich gesehen. Witze erklären, das ist echt uncool. Nein, du bist es, nein, ich erkläre nicht. Ich erkläre, dass diese Prämisse... Wie gut, unsere Hörerin erklärt uns, dass unsere Witze erklären uncool ist. Wie gut ist das nein, denn? Nein, ich erkläre, dass meine Prämisse falsch war. Okay. Und natürlich sind auch Frauen ganz tolle Wesen, die ganz klug sind und ganz richtig tolle Sachen machen können. So. Du redest davon so, als wäre das so ein Fabeltier. Ganz tolle Wesen. Ja, ich glaube, wenn ich da gewonnen hätte, hätten die irgendwie einen Film gedreht bei uns am Institut. Ja, ich weiß, ich habe mir alle Filme angeguckt. Ich hätte mir gewünscht, dass du gewonnen hättest, nur wegen diesem Film. Als ich die Filme gesehen habe, war ich ganz froh, dass ich nicht gewonnen habe. Ja, weil da, um das, ehrlich zu sein. Das ist nämlich dieses Unangenehme, weil man gewinnt einen Preis für einen Wissenschafts-Award und anstatt einfach den Gewinner drüber reden zu lassen, ja, habe ich hier diese Formel gelöst und E ist gleich MC, oh, Moment mal, Quadrat, ja, sowas in der Richtung habe ich gemacht und sowas. Aber dann müssen die immer noch so, ja, dein Privatleben und oh, du spielst gerne und dann laufen Fußball. Die durch eine Blumenwiese und erzählen, was ihre Hobbys sind. Genau, und so, dann ja. Ja, doch mal den Fußball, was einfach immer mega awkward ist, dass man sich denkt, warum? Ja. Niemand schaut es an und interessiert sich dafür. Ich bin im Schachclub und ich habe mit 18 habe ich mal, das interessiert keine Sau. Aber was hättest du gemacht, wenn du dich gefragt hättest, was kannst du? Du wärst dann gejoggt einfach. Wärst dann gejoggt? Das ist jetzt nicht so mein gejoggt. Lebensinhalt. Genau. Immer mit dem Podcast UFO. Wahrscheinlich hätte ich klein beigegeben und gemacht, was die von mir wollten und mich total geärgert. Und es ist wahrscheinlich dieses Wasserleichen-Syndrom. Mhm. Also ich etabliere ein neues Prinzip, das Wasserleichenprinzip. Denn es ist nämlich so, dass wenn eine Wasserleiche in einem Film gezeigt wird, dann darf die nicht so aussehen wie eine echte Wasserleiche, weil echte Wasserleichen nicht echt aussehen. Echte Wasserleichen sehen aus wie eine Puppe. Das würde man nicht glauben, also wenn der Maskenbildner die wirklich so bauen, weil die sind dann total aufgebläht und weiß und sehen halt mega strange aus. Und wenn man das in einem Film zeigen würde, würde man sagen, das ist doch eine Puppe offensichtlich. Deswegen müssen die extra unrealistisch machen, damit die echt wirken. Das ist das Wasserleichensyndrom. Oder du arbeitest halt normal und dann sagt ihr, ja, das sieht nicht echt aus. Nimm mal hier die Petrischale und guck mal durchs Mikroskop, das ist echter. So, dass sie versuchen, es möglichst echt zu machen, damit der Zuschauer denkt, das ist so, obwohl es eigentlich unecht ist. Das ist wahrscheinlich genau das Wasserleichensyndrom. Mhm, das ist spannend. Find ich gut. Falls ihr eine vollständige Sammlung all meiner lustigen Syndrome und aller Fotos von Stefan haben möchtet, geht jetzt auf Kindle. Dann geht jetzt auf pufopedia.de, unserer neuen Enzyklopädie. Du lachst, ist aber wirklich kein Witz. Echt jetzt? Ja. Haben wir wirklich jetzt? Noch, gut, gibt es Server, noch gibt es Serverprobleme, aber vielleicht. Probleme. Ich hoffe, wenn diese Folge online geht, dann gibt es Pufopedia, die offiziell das Podcast UFO Wikipedia-Seite, wo man alles Wissenswerte reinschreiben und lesen kann. Wir tun es nicht, irgendjemand macht es. Also, wenn ihr mal Nachmittag Zeit nicht. Habt, schreibt einfach mal voll das alle coolen Sachen, transkribiert unsere Folgen, alles. Weil wir sind, genau wenn so eine Situation aufkommt wie du, oh, wann war das nochmal, wurde das nochmal gesagt, in welcher Folge, kannst du da reinschreiben hier, Stalking und hast dann Pufopedia. Genau die Das hätte ich mal gebraucht. Eine abschließende Enzyklopädie. Du hast einen Mega-Eintrag, würde ich wetten, nach der Folge. Ja. Das ist einfach ein sehr, du hast, glaube ich, einen längeren Eintrag als wir. Weil ja. man mit genau dem Foto, weiß, das du gerade angesprochen hast, ist dann. Ja, wir können auch gleich ein Gruppenbild machen mit den Katzen. Das finde ich aber ein bisschen creepy. Ja, ist mir egal. Sehr gut. Sehr gut. Ich möchte das ja nur unter mein Bett legen und neben mein Bett hängen. Unter dein Bett legen? Unter mein Bett legen. Okay. It's getting really unter creepy. Mein Bett. Ich habe ein Wasserbett. Das sieht dann so aus, als hätte ich euch ertränkt. So ein bisschen. Dann kommen wir jetzt nochmal zurück auf deine. Aber, ja, ich hatte irgendwie zwei Sachen, die ich angefangen habe. Deine Teekiste mit dem Klimpen. Ach ja, genau. Genau. Die haben meine Eltern mir mitgebracht. Und jetzt könnt ihr ganz betroffen gucken. Meine Eltern haben sich halt kurze Zeit später getrennt. Ja, Mensch, Gott sei Dank, endlich. Ich lach mal, sehr leid. Ich lach mal unangenehm jetzt. Das ist halt so die letzte Erinnerung, die ich habe, wo meine Eltern was gemeinsam gemacht haben und das, weiß nicht. Scheiße, Mann. Ja, ich hab's doch gesagt, aber das sind Mist. Von allen Bildern im Raum habe ich halt das in meinem Sichtfeld ist. Es ist okay, ich finde das aber unabhängig davon auch schön, das Bild. Oder ist jetzt romantisch, Liebe, wie auch immer. Ja, Klimt der Kuss heißt das Bild, glaube ich. Ich ziehe jetzt nach Köln und wir haben gestern zusammen eine Matratze gekauft. Zieht ihr zusammen? Was ein wichtiger Schritt ist in unserem Privatleben. Und wir waren zusammen im Matratzenlager und wir haben dann darüber diskutiert. Also, wir haben zusammen eine Matratze Ich kam rein und dachte schon, wow. Weil du brauchst etwas, er braucht eine Matratze und kommt in einen Laden, wo es nur Matratzen gibt. Ja. Das ist der perfekte Ort. Überhaupt. Manchmal brauche ich Küchentücher. Und jetzt werde ich gerne einen Laden, wo es nur Küchentücher gibt. Ich ja. nicht? Ich find, da musst du dich entscheiden, so das ist ja schrecklich. Ja. Du kannst dich entscheiden, du hast die komplette Macht. Nee. Aber das ist so ein bisschen das Subway-Phänomen, weil die ersten paar Mal, die ich beim Subway war, bin ich zum Schalter gegangen und habe gesagt, ja, ich hätte gerne ein Sandwich. Und dann kam immer so, ach, wirklich, ist das so? Weil ja, aber was soll man denn sonst sagen? Genau das gleiche. Und dann dachte ich auch, ich sag jetzt, wenn ich hingehe und sage, ich hätte gerne eine Matratze und sie guckt sich um so, no shit, wirklich. Aber was, du musst irgendwas sagen. Eben, das gleiche hatte ich letztens, vor ein paar Jahren beim Weihnachtsbaumstand, wo es nur Weihnachtsbäume gibt und ich sollte einen Weihnachtsbaum holen. Ich hätte gerne ein Schlauchboot. Ja, nee, wir haben zusammen eine Matratze, wir haben Probe liegen und wir haben zusammen eine Matratze eingekauft und ich glaube, das war das Schwulste, was ich in meinem Leben und getan habe. Und ihr habt zusammen Probe gelegen? Ja. Zusammen, es war wirklich schwul. Welche Größe hatte die Matratze? Wir haben jetzt 140, ich sag schon, wir. Ja, das klingt die ganze Zeit so. Wir haben uns jetzt für eine 1,40er mal 1 mal 2 Meter entschieden. Wir haben uns testweise die 1,40er. 1,40er, ich dachte, es wäre zu klein. H3, nee, ich dachte, H2. Wir brauchen die 1,80er. Im Endeffekt ist die H2 geworden. Wir dachten, es ist H3, weil Florentin deutlich über 80 Je größer die Zahl, desto härter die Matratze? Oder? Genau, Härte. Ja, ja. Wir haben sehr lange dafür gebraucht, wofür dieses H steht. Und dann habe ich auch, was ich nicht geschafft habe, wir waren da ungefähr 3 Stunden in diesem Laden. Wir waren es auch 5. Und ich habe die ganze Zeit versucht. Es wirkt immer schneller bei mir. Ich habe die ganze Zeit versucht, durch mein Wissen, was ich mir da vorher angelesen habe, ich habe mir ein geballtes Matratzenwissen angelesen, vorher, um die Verkäuferin zu beeindrucken. Das ist ein bisschen und creepy. Ja. Das ist ein bisschen creepy. Und dann wollte ich ihr die ganze Zeit sagen: Menschen, habe ich mich rausgefunden, schlafen 20 Jahre das lang. Das weiß jeder. 20 Jahre lang deines Lebens schläfst das du. Das ist auch nicht mal Wissen, das ist einfach offensichtlich. Und, ich habe sie noch nie nachgerechnet. Nee, aber genau, es hat niemand nachgerechnet. Ja. Man weiß es, aber es ist natürlich noch schon im. Ja, wenn du 8 Stunden pro Tag schläfst, ist ein Drittel deines Tages und somit ein Drittel deines Lebens. 20, das ist nicht mal Wissen. 20 Jahre. Und deswegen habe ich denen die ganze Zeit gesagt, soll damit werben, dass sie 20 Jahre man auf diesem Ding verbringt, was man da verkauft. Aber haben sie nicht akzeptiert. Dann kam der sehr lustige Moment. Dass du Geld dafür willst, wahrscheinlich. Dann ich zitiere mal einen Gag von dir gestern, weil das fand ich ganz lustig. Es ist nett, dass du mal auch Gags, die du als deine verkaufst, von mir wirklich gut markierst. Da kam ich in Opa rein, Und worauf ich gesagt habe, sie schlafen 20 Jahre ihres Lebens auf dieser Matratze, die sie jetzt kaufen. Also entscheiden sie gut. Florentin sagte, pass auf, sie schläft nicht mehr 20 Jahre. Was ich sehr lustig fand. Dankeschön dafür. Der schläft noch den Rest seines Lebens. Oh! Doppel-Doppel-Gag, wir sind zu weit weg von High Five. Wir waren uns gestern so nah. Ich habe mir einen einzigen Gag vorbereitet für den heutigen Tag und ich habe schon zweimal versucht, ihn unterzubringen und es hat nicht funktioniert. Ja, und ich denke mir, soll ich das Thema nochmal aufmachen? Mein einziger Gag war, ich lese hier vor. Machst du einfach völlig zusammenhanglos. Ja, Matratzenkauf. Das war das Schwulste, was ich jemals gemacht habe und ich habe mal einem Mann eingeblasen. So, das war mein Gag. Das war der einzige Gag, den ich mir vorbereitet habe. Und da ich ihn jetzt schon zweimal angesetzt habe, dachte ich mir, ich kann nicht noch ein drittes Mal machen. So, ich bin durch. Aber ich möchte jetzt fragen, welche Matratze das geworden ist? Nee, ob das stimmt. H2. Nee, mich würde mal interessieren, wie viel Wahres an den Dingen dran ist, die ihr erzählt. Ach, das finde ich nicht schlecht. Zum Beispiel diese Masche, die ich unglaublich amüsant finde und auch die Anekdoten lustig finde, die wahrscheinlich wahr sind, aber ja auch alle in der Vergangenheit liegen. Dass ihr beide so unerfahren seid bei Frauen und das alles irgendwie so ein. Das ist alles erfunden. Mit, das ist alles erfunden. Das, sind, oder? Das ist alles erfunden. Da haben unsere Ghostwriter lange dran gearbeitet und das ist. Ich glaube, die ungarischen Kinder haben da sehr lange an der Perfektion gearbeitet. Aber ist das nicht eher was in der Vergangenheit liegt? Da klar, natürlich. Ja, also ich sag mal so, wir sind ja schon. Also die Gags sind Arbeit. Klassisch. Der ganze Podcast ist reine Arbeit. Ich sag mal so, wir versuchen schon so mindestens 80 bis 100 Gags pro Folge zu schreiben. Daran schreibt man normalerweise einen Monat. Wir jetzt als erfahrene Gagschreiber schreiben da jetzt ungefähr, sagen wir mal, eine Woche dran. Deswegen können wir jede Woche auch diese Anzahl an Gags gewährleisten. Aber habt ihr nicht auch noch einen Job? Wir haben einen Job nebenbei, also kein Privatleben. Das ist nicht gelogen, wir haben kein Privatleben. Und daher, daher kommt das, ja. Wir müssen uns verstehen. So viele Gags über Frauen ausdenken, dass wir keine Zeit haben, Erfahrungen mit Frauen. Manchmal müssen wir Erfahrungen machen. Emil ist gerade Print. Wenn ihr euch gefragt habt, was eben massiv übersteuert hat in eurem Ohr. Ja, das tut mir leid. Das Printen, das Leute erschrecken sich immer. Nein! Die ganze Zeit geht es mir heute so. Die ganze Zeit geht es mir heute auch. Ich wollte sagen, wenn ich mal Gäste hier habe, dann. Ich werde immer sehr laut, wenn ich mit meinen Katzen schimpfe und Leute erschrecken sich schon immer. Ist aber. Also ich würde sagen, das Printmikrofon war trotzdem eine gute Idee. Ja. Naja. Wo waren wir? Achso, du hast gerade erzählt, dass ihr keine Zeit habt für Frauen. Nee, ja. Wir sind aber einfach auch so verkopft. Ich glaube, wir können niemals eine normale Beziehung führen. Nee. Weil wir einfach so awkward. Also, weil wir selber so. Wir sind so Karikaturen von Menschen. Ja, weil es konstant auf einer Metaebene sind. Wir haben einfach den Punkt des Erlebens übersprungen. Das ist so, wie wenn ein alter Mann auf sein Leben zurückblickt und alles niederschreibt. Wir haben diesen Punkt mit 17 erreicht, wo wir einfach nur noch zurückblicken und alles aus so einer schwebenden Distanz wahrnehmen und überhaupt nichts mehr erleben. Wir haben, glaube ich, 2 Jahre unseres Lebens gelebt, so von 14 bis 16, hatten da nichts mit Frauen zu tun, deswegen ist es einfach abgeschlossenes Thema. Und ab jetzt ist alles nur noch so betrachten, so Weises von oben und runter betrachten. Aber irgendwann geht euch vielleicht der Stoff aus und dann müsst ihr nochmal weiter. Genau, da muss man ins Feld gehen. Ziehen, ja. Ordentlich stimmt, Leute durchnageln und dann, sagen wir mal, darüber reden zu können. Aber ist es nicht wirklich so, dass teilweise, wenn du in so einer Situation bist, denkst, okay, jetzt möglichst viel Comedy-Material abstauben. Yeah. Einfach, weil jetzt ist die Gelegenheit da. Jetzt könntest du einfach 10 Minuten Zufall, Stand-up einfach den raus. Unfall eines lustigen Momentes erzwingen. Ja, genau. Ja. Uns haben also ein paar Umfragen, die wir in Auftrag gegeben haben, auch ergeben, dass quasi alle Gags schon gemacht wurden mit Frauen. Mario Barth ich habe alles schon abgeräumt, Atze Schröder-Ecke. Die haben alles schon mitgenommen, was mit Frauen und aus einer erfolgreichen Mitfrauen-Ebene kommt. Aber jetzt kommen wir natürlich, die Unerfahrenen. Auch Luke Mockridge ist ja ein wahnsinniger Womanizer. Den kann ich übrigens nicht. Also da bin bevor ich den Podcast gehört habe. Und ihr habt euch dann immer über den lustig gemacht und so weiter. Dann war der bei euch in der Folge. Da war ich dann überrascht, weil ich fand, der wirkte eigentlich ganz nett. Dann habe ich mir aber irgendwie ein YouTube-Video oder irgendwas von ihm angeguckt. Ich glaube, einen Auftritt bei Stefan Raab und ich habe das nicht ertragen, um ehrlich zu sein. Ja, das haben wir mir auch versucht zu sagen, dass er das mal lassen soll. Total unangenehm. Ja, aber er ist halt so ein erfolgreicher Typ und ist halt seine Persona und wir haben halt uns die Persona am Schreibtisch überlegt, unerfolgreich mit Frauen. Einfach weil wir glauben, dass das bei Leuten gut ankommt. Aber es ist tatsächlich immer wieder interessant zu sehen, wie anders uns die Leute wahrnehmen, als wir uns wirklich wahrnehmen. Das merkt man zum Beispiel, da kommen dann auch so Nachrichten so, hey, zu dir, zur Homestory von wegen, ja, das können wir auch mal bei mir machen, und dann komme ich einfach rum mit einem Kasten Bier und dann nehmen wir auf und denkst so, warum, also das ist so ganz weit weg von unserer Lebensrealität, dass man so, komm, wir setzen uns mal mit einem Kasten Bier zusammen. Das ist so, wir sind nicht in diesem studentischen, wir setzen uns abends mal zusammen. Und das ist so ein bisschen komisch, dass man immer das Gefühl hat, okay, unsere Hörer mögen uns ja zu einem gewissen Grad, finden uns sympathisch, verstehen uns aber trotzdem nicht, was ja eigentlich immer so die Grundintention ist von, wenn man sowas machen will. Man denkt ja so, okay, wir haben irgendwas zu erzählen, wäre cool, wenn es da draußen Leute gibt, die ähnlich sind und die uns verstehen, weil letztendlich möchte man ja irgendwo verstanden werden. Und deswegen macht man sowas. Aber dann zu sehen, dass dann tatsächlich doch nicht, aber, und die Leute denken vielleicht auch, dass es halt vieles, was wir erzählen, so irgendwie übertrieben ist oder gespielt oder irgendwie so eine Comedy-Persona ist und dass wir eigentlich ganz normale Typen sind, die aber hahaha, wie lustig wäre es, wenn wir keine Ahnung von Frauen hätten, aber dann denken, ja, ja, klar, wir gehen da mal ein bisschen hier Bier trinken und dann reißen wir ein paar Frauen auf mir so. Nee, wir meinen das durchaus ernst. Das finde ich aber total cool. Ich finde aber interessant, dass der Mythos besteht und würde es auch gerne nicht auflösen. Ich glaube, das war meine größte Hoffnung. Beziehungsweise meine größte. Dass ihr anders seid. Bitte seid nicht. Dass ihr voll die, na egal, geilen Stecher seid. Nee, Quatsch. Ich habe die ganze Zeit, ich glaube, das ist das, was ich an dem Podcast auch so mag, dass ich das Gefühl habe, ihr zieht da nicht groß eine Show ab. Was vielleicht, weshalb ich euren Podcast inzwischen vielleicht auch ein bisschen lieber höre als Sanft und Sorgfältig, weil ihr ein bisschen. Jan ist ein wahnsinniger Womanizer, muss man. Offener seid oder ein bisschen. Ja. Authentischer, meinst du? Ein bisschen weniger darauf bedacht, Wort. Möglichst nichts. Also bei Sanft und Sorgfältig ist halt immer, ich meine, ihr kennt den Jan jetzt, ich nicht. Den Jan, wie das klingt. Den ich habe das Gefühl, du nährst dich einem Satz, wo ich dir zur Not mit Wasser ins Gesicht spritzen muss. Ich weiß gar nicht mehr, was ich. Ich kann so nicht arbeiten, wenn du eine Pistole auf mich hältst. Aber du sagst, wir nicht versuchen, möglichst cool dazustehen. Es ist ja auch schon eine gewisse Coolness. Es ist authentischer. Also ja, aber es ist ja, also viele Leute kokettieren ja auch mit diesem Image des, oh, ich bin so ein Loser, ich bin so ein Nerd, weil das halt auch natürlich gerade zeitgeistmäßig ist und auch gerade cool ist und auch viele Frauen auch so diese Linie fahren von wegen, keine Ahnung, ich will keinen Mann, ich will nur eine Flasche Bier oder sowas. Ne? So Tweets, dieser Zeitgeist-Zynismus zu sagen, so von wegen, ich gehe nicht in den Club, ich bestelle mir Pizza nach Hause so. Auch Nein-Gag zu sagen, diese ganzen Gags, alle wollen eine Freundin, dann dieser andere Pinguin, wo ich ein Jahr verbrauchte, um zu verstehen, was gemeint ist, dann in die Pinguin geht in die andere Richtung, ich lieber auf Netflix gucken. So. Ja, genau das ist es. So, dass es fast schon cooler ist, ein Nerd zu sein, als ein cooler Stecher, der rausgeht in die Bars und Frauen aufreißt. Deswegen kann man natürlich auch sagen, man versucht dadurch cooler zu sein und sympathischer zu wirken, indem man sich das baut. So, es gibt auch so Stephen Merchant oder so, oder auch viele Stand-Up-Comedians, mal so diesen Loser-Charakter und es ist so furchtbar und ich bin so introvertiert und bla bla bla bla bla. Und diesen Zeitgeist-Zynismus abzugreifen, den viele ja auch nur vorschieben, wo es dann tatsächlich gar nicht so ist, wo dann Leute, von denen du weißt, das ist überhaupt nicht so. Das ist genauso mit diesem schüchtern Punkt. Ich will es dir nicht vorwerfen. Aber bei euch ist es wirklich. Aber es ist halt in gewisser Weise cool, schüchtern zu sein. Weil es halt so dieses, oh, ich lebe in meiner eigenen Welt mit Katzen und ich schaue nur Netflix, was alle machen. Aber es ist so ein bisschen diese neue Coolness zu sagen, ich bin schüchterner Nerd und ich lebe nur in meiner eigenen Welt und bla bla bla bla bla. So, ohne dir das vorzuwerfen. Aber das dreht sich dann und da ist halt immer das Problem, die Leute, die wirklich so sind und wirklich Nerd sind und wirklich nicht mit Leuten reden können, die fallen dann halt so ein bisschen raus, weil die haben dann nichts mehr, womit sie sich identifizieren können. Irgendwie. Das wird nicht funktionieren. Lady. Das ist ein. Also ich bin gespannt. Ich will damit nur sagen, nur weil wir sagen, wir sind uncool, heißt es nicht, dass wir deswegen ehrlich sind. Also wir sind zwar ehrlich, aber man kann nicht immer sofort diese Argumentation schließen. Eben, deshalb interessiert mich das ja, weil ich glaube schon, dass die Geschichten, die du zum Beispiel erzählst, stimmen. Also irgendwelche Anekdoten, wo du dann zum Beispiel dieses Mädel, was im Supermarkt an der Kasse gearbeitet hat und so. Oh ja. Ich glaube das schon. Ah, Magdalena. Das ist natürlich jetzt peinlich, wenn das nicht stimmt. Clara. Ja. Ich habe tatsächlich noch ihre E-Mail-Adresse. Ich könnte ihr jetzt noch schreiben und könnte sagen, hier, guck mal, was du verpasst hast. Ich bin jetzt im Fernsehen. Ich habe jetzt hier ein 3000-Klick-Video auf Vimeo. Hier seht ihr ein Video, wo ich wahnsinnig fett bin und mich ausziehe und Mada-Song singe. Ja, aber schau dir keine Videos von vor 2015 an. Aber da war ich auch schon cool. Steht auf. Ciao. Mach's gut. Und wir sind Dankeschön, dass wir hier sein durften. Dankeschön, dass du uns eingeladen hast. Dankeschön, dass du die Fahrt übernimmst. Ja, schade, dass es nur 30 Minuten lang gedauert hat, der Podcast. Aber Dank dafür. Vielen Dank für die Einladung, dass wir deine Katzen mal kennenlernen dürfen. Vielen Dank an deine Katzen auch. Vielen Dank. Ich danke euch. Das war sehr, sehr cool. Und mutig. Die erste Homestory. Mutig. Falls ihr mal uns einladen möchtet zu Aus nach Hause. Ja, das machen wir nicht nochmal. Nee, machen wir nicht nochmal. Also nach dem Erlebnis, ich würde euch davon abraten. Und das Podcast-UFO hebt. Es ist für alle nur ab. Lass sie doch auch mal. Muss ich jetzt noch den Jingle machen? Reden. Willst du ihn noch verabschieden? Den Jingle gibt es auch schon bei Rapide Rapante übrigens. Was gab's schon? Ja, klar, natürlich. Echt? Ja. Der ist ja von Ricky Gervais geklaut. Das hab ich gelesen, weil ja. Das ist wirklich. Wusste ich nicht. Ja, gut. Mein ganzes Lügengebäude fällt. Und eigentlich wollte ich auch noch zusammen, You guys sagen. Ja. Das die ganze Aber es gab keine Gelegenheit dafür. die ganzen coolen Sachen. Können wir uns alle machen. Das wäre aber echt gut in dem Part, den wir rausschmeißen. Oh nein. Wir kommen einfach nochmal. Wir kommen einfach nochmal vorbei. Von mir aus wir kommen jetzt jede Woche. Wir kommen nächstes, ja, wir machen jetzt jede Woche Home Story. In Aachen. Geil. Okay. Okidoki. Dann mach's gut. Denkt euch jetzt einen audiovisuellen Awkward Umarmung. 10 Sekunden lang. Und das Podcast-Profil hebt ab.